Erster im Frühling schickte David Job und die Soldaten weg. Sie kämpften gegen die Ammoniter. David blieb in Jerusalem. Zweiter eines Abends ging David auf dem Dach spazieren. Er sah eine Frau beim Waschen. Die Frau war sehr schön. Dritter David fragte nach der Frau. Ein Mann sagte, das ist Bathsheba. Sie ist die Frau von Uria. Vierter David schickte Boten zu ihr. Sie kam zu ihm. Er schlief mit ihr. Danach ging sie nach Hause. Fünfter die Frau wurde schwanger. Sie schickte eine Nachricht an David. Sie sagte, ich bin schwanger. Sechster David schickte eine Nachricht an Job. Er sagte, schick mir Uria hierher. Job schickte Uria zu David. Siebter Uria kam zu David. David fragte nach Job und den Soldaten. Er fragte nach dem Krieg. Achter David sagte zu Uria, geh nach Hause. Ruhe dich aus. Uria ging aus dem Palast. David schickte ihm Essen nach. Neunter aber Uria ging nicht nach Hause. Er schlief bei den Dienern vor der Tür. Zehnter jemand sagte David, Uria war nicht zu Hause. David fragte Uria, warum gehst du nicht nach Hause? Elfter Uria sagte, die Soldaten schlafen im Zelt auf dem Feld. Soll ich da nach Hause gehen? Ich tue das nicht. Zwölfter David sagte, bleib heute noch hier. Morgen darfst du gehen. So blieb Uria in Jerusalem. Dreizehnter David lud Uria zum Essen ein. Uria trank viel Wein. Am Abend schlief er wieder bei den Dienern. Vierzehnter am nächsten Morgen schrieb David einen Brief. Er gab Uria den Brief für Job mit. Fünfzehnter im Brief stand, stellt Uria ganz nach vorne. Geht dann weg von ihm. Er soll im Kampf sterben. 16. Job beobachtete die Stadt. Er stellte Uria an einen gefährlichen Platz. Dort waren starke Feinde. 17. Die Männer aus der Stadt kamen heraus. Sie kämpften gegen Job. Einige Soldaten starben. Auch Uria starb. 18. Job schickte einen Boten zu David. Er erzählte alles über den Kampf. 19. Job gab dem Boten einen Befehl. Er sollte dem König alles berichten. 20. Vielleicht wird der König wütend. Er fragt, warum seid ihr so nah an die Mauer gegangen? 21. Wusstet ihr nicht, dass sie von oben schießen? Dann sagst du, auch dein Diener Uria ist tot. 22. Der Bote ging zu David. Er erzählte alles, was Job gesagt hatte. 23. Der Bote sagte, die Feinde waren stark. Wir jagten sie bis zum Stadttor. 24. Dann schossen sie von der Mauer. Einige Soldaten starben. Auch dein Diener Uria ist tot. 25. David sagte, sag Job, sei nicht traurig. Im Krieg sterben viele Menschen. Kämpfe weiter gegen die Stadt. 26. Die Frau von Uria hörte die Nachricht. Ihr Mann war tot. Sie weinte um ihn. 27. Nach der Trauer holte David sie in seinen Palast. Sie wurde seine Frau. Aber Gott fand das böse.